Weit! Mach Platz, ihr Viecher, auf den Weg. Was ist mit dir, Weit? Herun! Warum sagst du denn nichts? Herun, du bist gleich wieder tot. Was? Dein Kleid. Was ist passiert? Herun! Reue, Kapitel 4. Schaut meinen Schmerz. Der vermaledeite Schmutz und Staub der Pfade, das Geziefer, das in jede Ritze kriecht, das ewige Jucken. Ja, so ist das besser. Nicht jetzt! Eure Exzellenz... Ich habe gesagt, nicht jetzt, Severin. Ich habe mir dieses Bad mühevoll verdient. Mit einer Reise in die Einöde voller Entbehrungen. Ich weiß, Eure Exzellenz, aber ein Bote hat eine Nachricht von seiner Exzellenz dem Erzbischof von Salzburg überbracht. Und? Hat das nicht Zeit? Der Bote sagt, er dürfe nicht ohne Antwort zurück zu seiner Exzellenz. Zu seiner Exzellenz, dem ehrwürdigen Erzbischof Konrad von Rauchis. Ich weiß. Na, dann zeig sie her, Severin. Sie ist noch verschlossen mit des Erzbischofs Siegel. Ich hab nasse Hände, Severin. Nun mach schon, lies sie mir vor. Ja, Eure Exzellenz. Der ehrwürdige Konrad von Rauchis, Erzbischof zu Salzburg, bittet den ehrwürdigen Bischof Gernot von Binz... Überspring das! Ja. Sich unverzüglich zu einer Unterredung in den Sitz des ehrwürdigen Erzbischofs von Salzburg... Unverzüglich, ja. So steht es hier. Bring mir ein Leinentuch und meine Kleider. Und wenn ich zurückkomme, erwarte ich hier ein frisch eingelassenes Bad. Und wehe, das Wasser ist nicht heiß genug. Lamprecht, Franka, gut, dass ihr da seid. Deine Tochter kam gelaufen und sagte, deine Frau zittert und spricht kein Wort. Ich habe wieder geschickt, euch zu holen. Veit, nun sag schon, was ist passiert? Was ist mit Helruhn? Ja, ich weiß es nicht, Schulze. Sie kam gestern mit zerrissenem Kleid die Weide runter. Hm. Sah aus wie der Tod. Hm. Und nun liegt sie seit einer Nacht und einem halben Tag so da und gibt keinen Ton von sich. Helruhn, hörst du mich? Komm, du musst was trinken. Komm. Bitte, Helruhn. Ja, das habe ich auch schon versucht. Lass mich mal, Ziegenbauer. Trink. Langsam. So ist gut. Komm, leg dich wieder hin. Entschuldigt, ich muss... Veit? Franka, was, wenn Veit und Helruhn krank sind? Was, wenn sie das Fieber haben? Helruns Stirn ist nicht mal heiß. Ja, oder sonst irgendetwas Gefährliches. Lamprecht, Veit spuckt doch schon seit Wochen. Seit Wochen? Du bist der Schulze von Quill und weißt nicht, was im Dorf vor sich geht? Und sie? Vielleicht hat sie irgendeine Krankheit. Eine Krankheit zerreißt einer Frau nicht das Kleid. Du meinst, es war das Gräuel? Sie hat was gesagt. Bei allen Göttern, sie hat Berg gesagt. Wer? Franka, hör doch, sie hat Berg gesagt. Was war in dem Berg? Das Gräuel? Helruhn, so sprich! Still jetzt, Mann! Helruhn, du musst uns sagen, was dir geschehen ist, hörst du? Helruhn. Hab Dank, Gefjörn. Du Göttin von allem, das wächst, für deine heilenden Kräuter und Wurzeln. Und auch euch danke ich, der drei Norm, Urd, Verdandi und Skuld, die am Fuße der Weltenesche sitzt und die Fäden des Schicksals webt. Danke, dass ihr mir meinen Sohn Brun gelassen habt. Das werde ich euch nie... Hallo? Oder? Bist du das, alte Krähe? Alle Götter! Was? Ah! Exzellenz? Erzbischof? Konrad von Rauris? Hörst du das, Gernot? Ich meine den Vogel? Weißt du, wie man ihn nennt? Es tut mir leid, ich kenne mich nicht sonderlich aus mit fliegendem Getier. Es ist der Eichelhäher. Ah, ja, mir ist, als hätte ich schon einmal von ihm gehört. Weißt du, was ihn so besonders macht? Nein, Eure Exzellenz. Viele denken, es sei sein farbenprächtiges Gefieder. Die blaue, schillernde Flügelfeder. Aber noch viel außergewöhnlicher ist sein Ruf. Er ist der Wächter des Waldes. Er warnt die anderen Tiere vor Gefahren. Wirklich? Ja. Gottes Geschöpfe sind doch eines wie das andere erstaunlich. Du solltest ihm gut zuhören, Gernot. Dem Eichel hier. Er warnt auch dich vor Gefahr. Ich weiß nicht, was ihr damit meint, Eure Exzellenz. Er ruft, Gernot, nimm dich in Acht. In deinem Zirnertal gehen Dinge vor, die dir schaden können. Ich... Der Eichelheer ruft, Abt Egidius habe einer Heidin Zutritt zum Kloster verschafft und sie bis ins Infirmarium vorgelassen, wo sie ihren eigenen Sohn behandelt hat. Eine Frauensperson als Infirmarius in einer Abtei? Ihr müsst mir glauben, ich hatte davon keine Kenntnis. Du warst doch gerade dort. Bist von hier überhastet aufgebrochen, wie mir schien. Um, wie du sagtest, nach dem Rechten zu sehen und um Egidius klarzumachen, dass er das Heidenvolk zu taufen hat. Und stattdessen hält es Einzug in sein Kloster. Mich dünkt, deine Worte waren nicht eindeutig genug. Oder wie siehst du das, Gernot? Wartet, ich habe eine Lösung für das Problem mit den Heiden gefunden. Es gibt eine, ich weiß, man kann sie kaum so nennen, eine glückliche Fügung. Ich höre. Es gibt im Zirnertal ein dämonisches Wesen. Kommst du mir nun mit Ammenmärchen, Gernot? Nein, Eure Exzellenz, glaubt mir, dort lebt eine Ausgeburt der Hölle. Sie heißt das Greuel und war jahrhundertelang unter dem Gebirge eingesperrt. Aber kurz bevor ich kam, hat sie sich befreit und geht nun um unter den Heiden. Ein Mädchen hat sie schon geholt, die Tochter des Schmieds. Und sie wird nicht die Letzte gewesen sein. Nehmen wir an, ich würde dem, was du da sagst, Glauben schenken. Was wäre dann die Lösung, die du erwähnt hast? Warten, bis dieses Gräuel sich einen Heiden nach dem anderen geholt hat? Mein Plan ist ein anderer, Eure Exzellenz. Ich habe Abt Egidius angewiesen, den Dämon zu bannen. Mit Gottes Hilfe und der Kraft des Weihwassers. Sobald dies getan ist, werden die Heiden in Dankbarkeit die Allmacht unseres Herrn erkennen und sich zu unserem wahren Glauben bekehren lassen. Ich verstehe. Du hast da einen Punkt gemacht, der mir nicht übel gefällt. Wer den Teufel aus dem Tal austreibt, der treibt ihn auch aus den Herzen der Heiden. Dann habe ich euren Segen für meinen Plan. Aber selbstverständlich, Gernot. Das stimmt mich froh, Eure Exzellenz. Nur, Abt Egidius? Verzeiht, was ist mit ihm? Versteht mich nicht falsch. Als Abt hat er durchaus seine Qualitäten. Aber er ist wohl kaum der Richtige, um es mit einer Kreatur der Hölle aufzunehmen. Aber... Nein. Wenn wir das tun, dann tun wir es richtig. Wir tun es richtig? Wie es der Zufall will, weilt seit 2 Tagen ein Mann in unserer schönen Stadt, der Erfahrung in derlei Angelegenheiten besitzt. Der berühmte Inquisitor und Dämonenjäger Jakob Olward. Ein Dämonenjäger? Einer, der sein Handwerk versteht. Und das Zirnertal dürfte ein Abenteuer nach seinem Geschmack sein. Ein Bär? Ja, Dolf. Ein Bär. Das hat Herun gesagt, nicht wahr, Ziegenbauer? Ja, ein Brauner. Groß wie anderthalb Männer. So viel war aus meinem Weib herauszubekommen. Ja, wieso hat der Herun nicht gefressen? Dolf? Ich frag doch nur. Es ist ja nicht so, als würde ich mir wünschen, er hätte es getan. Weil Herun das getan hat, was unsere Väter und Mütter uns gelehrt haben. Wenn ein Bär kommt, dann renn nicht weg. Wirf dich hin auf den Boden, stell dich tot und bete zu den Göttern, dass er dich verschont. Das bedeutet, dass dort draußen nicht nur das Gräuel herumläuft und unsere Frauen angreift, sondern obendrein auch noch ein Bär. Ja, Dolf, das oder aber es gibt gar kein Gräuel dort draußen. Lambrecht, willst du damit sagen, dass ein Bär meine Ordnung geholt hat? Ein Bär? Ja, ausgeschlossen ist das nicht, Ulrich. Aber wie dem auch sei, dieser Bär ist eine Gefahr für unser Dorf. Und deshalb sage ich euch, wir holen ihn uns. Ja. Also, wer ist dabei und geht mit mir auf Bärenjagd? Lass mich meinen Gräueltöter holen und ich bin an deiner Seite. Ich auch. Geht es dir denn gut genug, Veit? Die Jagd ist eine Prüfung der Götter. Wenn sie vorbei ist, sind auch meine Schmerzen vorbei. Was ist mit dir, Arnulf? Ich habe den Göttern geschworen, dass ich nie wieder eine Waffe in die Hand nehme. Und dabei bleibt es. Vielleicht sagen dir die Götter ja jetzt, dass es an der Zeit ist, es doch wieder zu tun. Und vielleicht sagen dir die Götter Tag ein, Tag aus, du sollst nicht so viel fressen. Und trotzdem hörst du nicht auf sie. Du solltest besser dein Maul halten, du Feigling. Sonst was. Ruhig, Arnulf, ruhig. Ich denke, jeder hier respektiert deinen Götterschwur. Aber diesmal geht es um unsere Gemeinschaft, um unser aller Sicherheit. Ja, und es geht darum, dass dieses Vieh meine Ortrut geholt hat. Also hilf mir, es zur Strecke zu bringen. Hilf einem Vater, Gerechtigkeit für seine tote Tochter zu bekommen. Arnulf, bleib! Feigling, ich habe es doch gesagt. Er ist das Gegenteil. Was weißt du schon, Weib? Du kommst nicht von hier. Arnulf ist mein Mann. Ich kenne ihn besser als jeder von euch. Und ich werde mit ihm reden, um ihn umzustimmen. Was soll dieses Weib schon ausrichten können? Lass mich dein Bein ansehen, Junge. Ich weiß, es tut noch weh, aber die Wunde sieht schon viel besser aus. Und du fieberst nicht mehr. Du kannst dich bei unserem Herrn und Gott dafür bedanken. Es ist ein Zeichen seiner großen Güte und Gnade, dass er dich hat leben lassen. Der Herr und Gott. So ist es. Dann war er es, der mir diese Kräutersäckchen auf die Wunde gelegt hat? Mönch? Sei dankbar, sage ich, und lobe den Herrn. Die Einzige, der ich mein Leben zu verdanken habe, ist meine Mutter. Arnulf! Arnulf, warte! Wulfeld, da bist du ja, mein kleines Vögelchen. Ich dachte schon, du wolltest bei den anderen bleiben. Wir müssen reden. Gut. Lass uns nur schnell Axt und Säge holen und zu Klamm. Auf dem Weg dahin sprechen wir. Lass Axt und Säge liegen, Arnulf. Heute ist der Tag des Schwertes. Nein, heute ist der Tag der Schwielen an den Händen und der Splitter in den Fingern. So ein Schutzwall aus Holz baut sich nicht von allein. Ich bitte dich, Mann. Hilf den anderen bei der Bärenjagd. Du hast doch gehört, was ich im Haus des Schulzen gesagt habe. Ahnst du eigentlich, wie schwer es für mich ist, hier zu leben? Als wir gestern dort oben auf der Klamm standen, hast du noch geschwärmt vom Zirnertal mit seinen Gipfeln und der Quill, die sich silbrig aus dem Fels ergießt. So schlimm kann es nicht sein. Das ganze Dorf sieht mich als eine Fremde. Was schert es dich, was die denken? Ich bin nicht wie du. Du bist dir selber genug. Aber ich brauche Gemeinschaft. Andere Menschen. Du hast mich? Oder bin ich eine so schlechte Gesellschaft? Bitte, Arnulf, wenn du dich weigerst, ihnen zu helfen, heute bei dieser Jagd, dann werden sie uns Zeit unseres Lebens verachten. Dann werden wir nie wirklich zu ihnen gehören. Du musst dein Schwert ja nicht gegen einen Menschen erheben, nur gegen einen Bären. Wulfel, du weißt, wer ich bin. Was ich bin. Was, wenn es wieder geschieht? So wie früher. Was, wenn ich nicht nur einen Bären töte? Gut. Dann werde ich die anderen auf die Jagd begleiten. Das lässt du schön bleiben. Ach ja? Und wie willst du mich aufhalten? Willst du mit deinem Schwert gegen mich kämpfen? Oh, na gut, versuch dein Glück. Aber sie werden dich sowieso nicht mitgehen lassen. Du weißt, wo du mich findest. Wenn du etwas weniger scheißen würdest, dann hätte ich dich noch lieber, Vroni. Grüß Gott, Johannes. Ah, Matthias. Was ich dich fragen wollte. Ja? Wo bist du vorgestern gewesen? Vorgestern? Was meinst du? Du hast mich doch gesehen, bei der Vespa. Ja, aber davor nicht. Du warst im ganzen Kloster nicht zu finden. Ah, das meinst du. Der Pilger, Enno von Malmedy, er hatte mich gebeten, ihn zum Ort der Marienerscheinung zu begleiten. Wir haben dort gemeinsam gebetet, ein paar Stunden, und über die Jungfrau Maria gesprochen. Vom Mittag bis zum Abend. Aha, der Pilger bat mich, ihm geistlichen Beistand zu geben. Das konnte ich ihm doch nicht abschlagen, oder? Nec luqueris contra proximum tuum falsum testimonium. Matthias. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, wider deinem Nächsten. Das sechste Gebot, Johannes, es gilt auch für dich. Ich lüge nicht. Und doch habe ich dich nicht gesehen und den Pilger auch nicht am Ort der Erscheinung. Ich selbst war dort vorgestern Nachmittag, um der heiligen Mutter Gottes meine Schuld zu beichten. Damit ich endlich wieder schlafen kann und nicht immer an das tote Heidenmädchen denken muss und was wir mit ihr gemacht haben. Also, wo warst du? Matthias. Soll das dein Leben sein, Johannes? Lügen, um andere Lügen zu decken? Willst du eine Sünde auf die andere häufen, bis du unter der Last der Schuld zusammenbrichst? Matthias, hör zu. Er hat mich gezwungen, ihn zu begleiten. Der Pilger? Ja. Wohin? Nach Quill. Er sucht jemanden im Dorf, aber er weiß nicht wen. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich weiß. Aber es ist die Wahrheit. Du musst mir glauben. Womit hat er dich gezwungen? Ich kann es dir nicht sagen. Du wirst verdammt sein, Johannes. Wenn ich es nicht aus dir herausbekomme, dann der Vater ab. Matthias, halt! Nicht! Der Pilger, er hat mich gesehen in der Nacht, als die Tochter des Schmieds getötet wurde. Gesehen? Wobei gesehen? Wie ich draußen vor der Klostermauer war. Wieso verlässt du in der Nacht das Kloster? Weil ich dort jemanden treffen wollte. Nun rede schon, ich will dir nicht alles aus der Nase ziehen. Die Tochter des Schulzen. Johannes, du hast doch nicht... Es war nur dieses eine Mal. Du hast von der Lockspeise des Satans gekostet? Ich wollte es nicht wirklich. Obwohl nicht. Papst Innozenz II. Vor 150 Jahren den Zölibat zur heiligen Pflicht erklärt hat? Und während du mit der Schulzentochter... Da hat Gideon die Tochter des Schmieds... Hätte ich gewusst, dass das passiert, ich hätte doch niemals... Als ob es das besser macht. Matthias, ich flehe dich an. Verrate mich nicht. Bitte, du bist doch mein Freund, mein Bruder. Matthias, bitte, nun sag doch was. Unter zwei Bedingungen. Ich tue alles. Zum Ersten, du darfst die Schulzentochter nie wiedersehen. Und wenn du ihr durch Zufall begegnest, dann schaust du sie nicht an, noch richtest du das Wort an sie, noch antwortest du, wenn sie es an dich richtet. Ja. Zum Zweiten, du musst Buße tun. Dich reinigen. Das wird nicht leicht. Ich tue, was du verlangst. Nein. Du tust, was Gott verlangt. Komm mit mir. Was haben wir sie nur so tief vergraben in der Erde? Zwei Armlängen tief. Einer hätte es auch getan. Das klingt vertraut. Da bist du ja, mein alter Freund. Das Öltuch hat dich frisch gehalten. Kein bisschen verrostet. Kein bisschen stumpf. Komm jetzt. Du hast dich genug ausgeruht. Es wird wieder Zeit zu tanzen. Ja. Los, Johannes, geh hinein. Wo sind wir hier? Ich wusste nicht, dass es einen solchen Raum hier unten gibt. Der ehrwürdige Abt Iglesius hat ihn vor 300 Jahren erbauen lassen, für Brüder wie dich. Was soll das heißen? Für die, die Buße tun müssen. Wieso hast du den Schlüssel, Matthias? Der Vater Abt hat ihn mir gegeben, damit ich etwas für ihn hole. Es muss hier irgendwo sein. Ah, hier. Bei Gott, was ist das? All die Ketten und Kugeln und Dornen. Das ist die Geißel, die man den Bienenschwarm nennt. Was will der Vater ab damit? Dem Gideon seine Dämonen austreiben. Allmächtiger. Aber vorher treibst du dir deine damit aus. Das ist nicht dein Ernst. Johannes, du hast geschworen, Buße zu tun. Aber doch nicht so. Das Oder ich berichte dem Vater ab von deiner Unzucht. Ich würde mich umbringen mit diesem Ding. Keine Sorge, Bruder. Ich werde hier bei dir sitzen und Acht geben, dass du am Leben bleibst. Gut, Ike. Gut. Führ uns zu ihm. Dein Hund ist Gold wert, Schulze. Komm schon, fahrt! Der Köter hat den Bären gleich. Das willst du doch nicht entgehen lassen. Gleich, durch, gleich. Was kommt her, der Hinter? Ich komm schon. Der Bär muss ganz in der Nähe sein. Macht euch bereit, Männer. Da, die Waffen hoch. Das ist er. Verflucht doch mal. Hey! Was starrt ihr mich denn so an wie ein Waldgeist? Das darf doch nicht wahr sein. Was willst du hier, Wolfheld? Euch helfen, den Bär zur Strecke zu bringen? Lamprecht hat doch gesagt, es geht hier um unser aller Sicherheit, oder, Schulze? Ja, aber damit wollte ich deinen Mann überzeugen, nicht dich. Geh nach Hause, Wolfheld. Mit dem Schwert verletzt du dich nur selbst oder aus Versehen einen von uns. Eine Bärenjagd ist nichts für Weibsvolk. Na ja. Hey, du schlägst mir den Grolltöter aus der Hand? Bist du das... Warte, Schmied. Ja. Ich hab dich mit zwei Schlägen entwaffnet und mit einem Tritt zu Boden geworfen, Schmied. Wenn ich gewollt hätte, wärst du tot gewesen, bevor du auf dem Boden angekommen wärst. Du suchst jemanden, der dir hilft, deine Tochter zu rächen? Dann wirst du mit mir Vorlieb nehmen müssen. Ich bin das Beste, das du in diesem Wald kriegen wirst. Du hast doch nur Glück gehabt, weil du mich überrascht hast. Ein mieser Trick war das. Ja? Dann steh auf und ich beweise es dir noch einmal. Der Bär! Der Bär! Das kommt von da oben! Los jetzt! Lamprecht, was ist mit dir? Los! Na was wohl, Schmied? Du hast doch gehört, dass ich nicht nach Hause will. Ja! Ja! Ja! Matthias, ich... Gut, Johannes. Das genügt jetzt. Geh ins Infirmarium und lass deine Wunden behandeln. Ja! Mauerzeig! Schnapp ihn! Weiter, Männer! Gleich haben wir ihn! Er gehört mir! Nur, dass ihr das wisst! Das sieht ihr gern, Schmied! Wartet! Hört ihr das? Von wegen wartet! Da oben! Das ist Urda! Alle Götter! Nein, das ist nicht Urda! Das ist der verfluchte Bär! Holen wir ihn uns! Ja, holen wir uns! Sieh an, mein Freund und Bruder Johannes. Der Pilger, du bist's. Er wandelt durch den Kreuzgang. Wohin des Weges? Na? No! Nicht auf den Rücken. Nicht. Ach. Das war doch nur ganz leicht. Ich muss weiter in euch. Nichts da. Erst erzählst du mir, was mit deinem Rücken ist. Ich hab mich gegeißelt. Und dann war ich im Infirmarium und musste mir von Brun, dem Heidenburschen, dabei helfen lassen, meine Wunden zu versorgen. Weil Thaddäus und Christian nicht da waren, zufrieden. Ich habe schon Selbstkasteiungen gesehen, aber kein Mönch hat danach so geschrien wie du eben. Das schert es dich. Du bist mir ans Herz gewachsen, Johannes. Nach unserem kleinen gemeinsamen Ausflug. Ach. Also, wer hat dich gezwungen, dich so auszupeitschen, dass dir die Haut in Fetzen runterhängt? Niemand. Ach, du bist ein Lügner, Bruder Johannes. Und ein Schlechter noch dazu, das ist gegen Gottes Gebote. Und jetzt sagst du mir, wer das von dir verlangt hat, oder ich drücke hier hinten drauf. Leute, kreist ihn ein. Lasst ihn nicht entkommen. Gut so. Na los, Eich. Hol ihn dir. Guter Hund. Ja, beiß ihm die Kehle durch. Und nein, Eich, nein. Na los, na stecht ihn. Jetzt stecht den Bären endlich mit eurer Mistgabel. Lenkt ihn ab, damit ich ihn töten kann. Schmied, ich hab ihn. Ja. Schlag er nicht zu, Ulrich! Gib Acht, halt! Das Biest wird wild! Ja, dann tu was, Dolph! Damit deine Mistgabel in die... Halt! Der Bär hat Falk erwischt! Dolph, jetzt lass den Bären nicht aus den Augen! Ja! Ich hab ihn! Ulrich, jetzt! Ja, für Hartmut! Das hat doch nicht gereicht, Ulrich! Du musst ihm dein Schwert... Ulrich, steh auf! Der Bär! Er hat ihn! Lass recht, durch! Aus dem Weg! So, Bestie. Machen wir es kurz. Wolfhild. Sie hat es geschafft! Alles noch Heilfeit? Ja. Und bei dir, Ulrich? Wolfgang, du hast mir das Leben gerettet und den Bären getötet. Nimm sein Fell. Deine Tochter ist gerecht. Nun kannst du versuchen, Frieden zu finden. Heck, was hat er mit dir gemacht? Der Bär hat deinen Hund übel zugerichtet. Er wird's nicht schaffen, Schulze. Du musst ihm helfen. Nein, ich kann das nicht. Dann dreh dich um, Lamprecht. Ruh dich aus, guter Eik. Du tapferer Kämpfer. Wir werden dich nicht vergessen. Für einen wie dich haben die Götter immer einen Platz unter ihrer Tafel. Und die Gefallenen, die mit ihnen speisen, werden dich nicht leer ausgehen lassen. Feinstes Fleisch, beste Knochen für den mutigen Eik. Den Hund Valhallas. Das war die beste Gänsekeule, die ich in meinem Leben gekostet habe, Eure Exzellenz. Das freut mich, lieber Jakob. Und nun, wo du aufgegessen hast, verrate uns, wie viele Dämonen hast du schon getötet? Nun, ich habe nicht mitgezählt, aber sagen wir doch einfach, ich habe mehr von ihnen in die Hölle geschickt, als sie von mir. So. Gut, gut, aber sei doch so freundlich und erzähl uns eines deiner Abenteuer. Erzbischof, ich möchte nicht den Anschein erwecken, dass ich dem Hochmut anheimfalle. Immerhin ist er die erste der 7 Todsünden. Ich verspreche dir, niemand wird das von dir denken. Nicht wahr, Gernot? Selbstverständlich, Eure Exzellenz. Nun, lass mich nachdenken. Ah, ja, das wäre etwas. Aha. Haben die ehrenwerten Herren schon einmal vom Alraun gehört? Die Blume? Hoho, lasst mich euch versichern, den Alraun nur für eine Blume zu halten, ist schon so manchem gutgläubigen Menschen zum Verhängnis geworden. Denn diese Pflanze ist kein Geschöpf Gottes, sondern ein Gewächs des Satans. Wie kann das sein? Ihr wisst, dass die Blüten der Alraunen gelb sind? Ich dachte, ich würde den Abend mit einem Dämonenjäger verbringen, aber nun ist es doch nur ein Botanikus. Lass ihn ausreden, Gernot. Natürlich, Eure Exzellenz. Die Farbe der Blüten rührt von einem ganz besonderen Umstand her. Mhm. So wächst der Alraun nur dort, wo ein Strauchdieb gefasst und gehängt wird und der Bein oder nach seinem Tod das letzte Wasser lässt. Und damit spreche ich, verzeiht, dass ich dies bei diesem schönen Male so eindeutig bezeichne, von der Substanz, die der Medikus Urina nennt. Also wirklich? Mit ihr fließt all das Schändliche, das Böse, aus dem Körper des Diebes und hinein in den Boden. Und der Teufel kommt herbei und formt daraus eine Knolle. Und aus der Knolle wächst die Pflanze mit den gelben Blüten, die gar reizend anzuschauen sind. So reizend, dass mancher Wandersmann oder manches entzückte Weib oder manches neugierige Kind sie pflücken will. Und dabei die ganze Knolle mit herausreißt, die geformt ist wie ein Männlein mit allem, was dazugehört. Wurzelhaften Gliedmaßen, Rumpf und einem Kopf mit einem Mund. Und hat er erst einmal das Erdreich verlassen, dann öffnet der Alraun das Mäulchen. Und heraus kommt ein so garstiges Geschrei, dass alles, was hören kann, im gleichen Moment tot zu Boden sinkt. Und so begab es sich also, dass man mich in den Odenwald rief, um einen Alraun den Garaus zu machen. Wirklich? Eine schreiende Knolle? Habt ihr nicht etwas, das ein wenig monströser ist? Hier muss ich dem ehrwürdigen Bischof von Chiemsee recht geben. Ihr habt es doch bestimmt schon mit etwas Furchteinflößenderem aufgenommen als mit einem Knollenmännlein. Etwas Furchteinflößenderes, hm? Nun gut. Wie es die göttliche Fügung wollte, war nicht sonderlich weit von der Stelle des Alrauns etwas noch viel Teuflischeres gesehen worden. Ja, ja. Der Höllenreiter. Gott zum Gruße. Hast du dich verlaufen, Pilger? Nein, ganz im Gegenteil. Ich wollte genau hierhin, zu dir, Matthias. Der Aufenthalt im Taubenturm ist den Mönchen vorbehalten, Enno. Du musst gehen. Weißt du? Bruder Johannes hat mir erzählt, dass du ihn gezwungen hast, sich mit einer Geißel auszupeitschen. Ach ja? Und mir hat er erzählt, dass du ihn dazu gezwungen hast, ihn nach Quill zu führen, wo du wer weiß, was auch immer zu suchen hast. Und du hast ihn gezwungen, für ihn zu lügen. Aber ich habe ihn unverletzt zurückgebracht, im Gegensatz zu dir. Du bringst Johannes dazu, sich zu versündigen. Ich helfe ihm dabei, sich von seinen Sünden zu reinigen. Ganz bestimmt nicht, indem er sich halb tot geißelt. Ich sage es dir ein letztes Mal, Enno von Malmedy. Du hast hier nichts verloren. Scher dich fort. Und ich sage es dir ein einziges Mal, Matthias. Lass Johannes in Frieden. Hüte deine Zunge über ihn und das Heidenmädchen. Und zwing ihn nie wieder dazu, sich zu geißeln, denn sonst werde ich dich packen. Lass mich! Ich deinen dürren Leib durch dieses kleine Fenster hier. Ah, meine Nase! Und dann lasse ich deine Tauben dabei zusehen, wie du es mit dem Fliegen versuchst. Und dann sah ich ihn. Bei Gammelsbach auf der Hirschhörner Höhe. Ein Mann, ganz aus Feuer. Flammen schlugen ihm aus Maul und Augen. Und er saß auf einem feurigen Ross. Wo immer er durch den Odenwald ritt und an Baum oder Strauch kam, entzündeten sie sich. Und über kurz oder lang wäre das ganze waldige Gebirge niedergebrannt. Ja, ich hörte vor einigen Jahren von gewaltigen Bränden in eben diesen Wäldern. Das, Eure Exzellenz, war der Höllenreiter. Und ich war ihm auf den Fersen. Also nahm ich mein durch Weihwasser gesegnetes Schwert und stellte ihn zum Kampf. Ich ritt auf ihn zu. Doch mit jedem Klafter, den ich näher herankam, wurde mir heißer und heißer, bis ich mich in meinem Waffenrock fühlte wie ein Spanferkel über dem Feuer. Und als ich es kaum noch ertragen konnte, da war ich bei ihm und schnitt dem Höllenreiter mit der Klinge meines Schwertes durch den Leib. Und dann war er tot. Mitnichten, Eure Exzellenz. Wenn man mit einem Schwert durch Feuer schneidet, erlischt es nicht. Und ebenso war es bei dem Reiter. Er loderte wie zuvor und lachte sein grausiges Lachen, auf das ihm Feuerzungen aus dem Maul stoben. Und dann griff er an seinen brennenden Sattel und zog etwas hervor, das mir den Schreck bis in die Gebeine fahren ließ. Eine lange Flammenpeitsche. Ja, mit der er nach mir schlug. Und die mich nur verfehlte, weil ich mich mit Glück und Geschick darunter hinwegduckte. Ich wusste, in einem Kampf konnte ich ihn nicht besiegen. Also floh ich, gab meinem Ross die Sporen, mein Pferd war schnell, aber seines meinem ebenbürtig. Ich spürte seinen feurigen Atem im Nacken und doch wusste ich, was zu tun war. Ich ritt in die Margaretenschlucht, weil ich mich dort von einer anderen Reise her auskannte, bog um einen Fels und stob mitten hindurch. Wohin durch? Durch den Wasserfall, der von oben herab in die Schlucht fällt. Und der Höllenreiter hinterher. Und so hast du ihn gelöscht. Es zischte und kochte und dampfte, als das Wasser ihn traf. Und dann hörte ich es. Was? Sein Lachen. Der Höllenhund lebt immer noch. Ich wusste, ich brauche mehr Wasser, viel mehr Wasser. Also trieb ich mein Pferd, Meile um Meile, bis an den großen Fluss, den man Neckar nennt. Und hinein in die Flut. Der Höllenreiter gleich hinter mir drein. Mein Pferd schwamm mit aller Kraft gegen die Strömung an. Fast hätten die Fluten uns mitgerissen, aber dann hatten wir es ans andere Ufer geschafft. Und die Ausgeburt der Hölle? Der ganze Fluss brodelte wie 1000 Kessel mit siedendem Wasser. Ein Nebel aus Dampf lag über dem Neckar. Und heraus kam der Körper eines flammenden Rosses. Und oben auf ihm drauf sein höllischer Rittmeister mit flammender Peitsche. Aber wie bist du ihm entkommen? Ich trieb mein Pferd weiter und schrie nach hinten zum Flammenmann: Was willst du von mir? Und er antwortete mit donnernder Stimme: Ich will dich brennen sehen. Und die Schläge seiner feurigen Peitsche kamen näher und näher. Und er lachte sein schauriges Lachen. Und ich riss im wilden Ritt Blätter und Eicheln von den Bäumen. Und steckte sie mir in die Ohren und riss ein Stück meines Beinkleids entzwei und wickelte es mir um den Kopf und Ohren, nur damit ich sein Lachen nicht mehr hören musste, weil ich sonst ganz sicher dem Wahnsinn verfallen wäre. Aber diese Jagd konnte doch nicht ewig gehen. Nein, denn mitten im Galopp brach mein treues Pferd vor Erschöpfung tot zusammen. Ich stürzte zu Boden, überschlug mich, wollte aufstehen, doch der Knöchel meines rechten Fußes schmerzte zu stark. Und der Höllenreiter? Warum hat er dich nicht getötet? Er ließ sich Zeit. Er wollte es genießen. Wollte sehen, wie ich mit letzter Kraft auf allen Vieren vor ihm davonkrieche. Doch irgendwann war auch er dies leid. Und ich sah, wie er mit seiner Peitsche ausholte, um meine arme Seele zu holen. Doch dies begab sich genau an der Stelle, wo ich ihn hinlocken wollte. Hinlocken? An einen Ort, der mir bekannt war. Gar nicht sonderlich weit weg von der Hirschhorner Höhe, auf der ich den Höllenreiter zum ersten Mal sah. Nun spann uns doch nicht so auf die Folter. Einen Ort, an dem aus dem Waldboden eine Pflanze spross. Eine kleine Blume mit gelben Blütenblättern. Nein. Doch. Und ich zog sie heraus aus dem Erdreich. Und mit ihr die Knolle, aus der sie entstammte, die geformt war wie ein kleines Männlein und die man da nennt Alraun. Und ich schleuderte sie dem Höllenreiter entgegen. Und ich sah, wie der Alraun seinen Mund aufriss. Doch sein Schrei hörte ich nicht, weil ich mir die Ohren mit Blättern und Nüssen vollgestopft hatte und alles mit dem Leinen meines Beinkleids umwickelt. Doch der Höllenreiter, der hörte den Schrei. Und so flog der Alraun durch den feurigen Körper und verbrannte in einem Wimpernschlag. Und beinahe im selben Moment zerfielen der Höllenreiter und sein flammendes Ross vor meinen Augen zu Asche. Weil alles, was hören kann, vergeht, wenn es den Schrei des Alrauns hört. Das war dein Plan. Und er ist, dem Herrn sei Dank, aufgegangen. Manchmal braucht es eine höllische Macht, um eine andere zu zerstören. Du bist ein Teufelskerl, Jakob Olwart. Immerhin auf der Seite des Guten. Nun komm schon, Gernot. Danke. Der Mann hat Beifall verdient. Ja, natürlich, Eure Exzellenz. Danke, habt vielen Dank, Eure Exzellenzen. Nun habe ich aber langsam genug geredet. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ihr habt mich hergerufen, weil ihr Verwendung für mich habt. Also, was ist das für ein Dämon, von dem ich euch befreien soll? Wer da? Ich bin es, Vater Abt, Matthias. Es ist eine Nachricht mit einer Taube aus Salzburg gekommen. Salzburg? Komm herein! Matthias, warum blutet deine Nase? Verzeiht, ich war ungeschickt. Ich habe sie mir im Taubenturm gestoßen. Hier, Vater Abt, die Nachricht. Das bischöfliche Siegel ist unversehrt. Möchtet ihr, dass ich eine Antwort nach Salzburg schicke? Nein. Dann gehe ich zurück an meine Arbeit. Matthias? Ja, Vater Abt? Wer hat alles Zutritt zum Taubenturm? Nun ja, alle. Die Tür ist nicht verschlossen. Und warum nicht? Entschuldigt, Vater Abt, aber ihr habt mir nie den Schlüssel gegeben. Ab sofort kommt niemand mehr in den Turm, den du nicht hineinlässt. Verstanden? Ja, Vater Abt. Und dass du mir auf diesen Schlüssel besser aufpasst als auf deine Nase. Selbstverständlich. Aber warum muss die Tür auf einmal verschlossen sein? Weil Vertrauen offensichtlich einen hohen Preis hat. Und jetzt wisch dir das Blut ab und bereite den Bienenschwarm vor, wie ich es dir gesagt habe. Lege ihn in geweihtes Wasser, 2 Stunden kerzenlang. Dann ist es heute soweit. Danach bringst du mir den Schwarm in den Nordturm. Darf ich dabei sein bei der Prozedura? Das wird kein gewöhnlicher Exorzismus. Wir müssen Grenzen überschreiten, auch unsere eigenen. Ich bin bereit dazu. Wie kannst du dir da sicher sein? Weil ich ihn brauche. Wen? Den Beweis, dass man das Böse aus einem Menschen vertreiben kann. Kann ich dir helfen, guter Mann? Du siehst nicht aus wie ein Mönch, aber du bist auch keiner von uns. Ich bin Pilger, falls du weißt, was das bedeutet. Und du kannst Bäume mit Gebeten fällen? Nein, dafür habe ich in meinem Bündel etwas Besseres. Ich muss schon sagen, man trifft nicht alle Tage einen Pilger, der eine Axt von solcher Art und Größe bei sich trägt. Nun, man weiß nie, wem man auf seiner Pilgerreise so alles begegnet. Und manchmal braucht jemand Hilfe beim Abholzen. Deine Axt ist nicht dafür geschmiedet worden, Bäume zu fällen. Was nicht heißt, dass sie dafür nicht taugt. Thaddäus, Christian, wo kommt ihr jetzt her? Wir haben im Wald nach Heilkräutern und Buchenrinden gesucht. Nach der Behandlung des Jungen aus dem Dorf müssen wir die Vorräte auffüllen. Der Junge aus dem Dorf. Er hat mir gezeigt, was für ein Kloster ich führe. Was? Was genau meint ihr damit? Eines, in dem man die Anweisungen des Abtes nicht befolgt. Oder, Christian? Verzeiht, Vater Abt, aber um welche Anweisungen geht es? Das weiß Christian genau. Ich habe ihm befohlen, keiner Menschenseele davon zu berichten, dass ich eine Heidin ins Infirmarium gelassen habe. Und nun weiß es das ganze Kloster und die halbe Welt. Vater Abt, ich habe beim Wasserholen am Brunnen nur vor mich hingesprochen, weil ich so aufgewühlt war. Und dann war da Bartholomäus. Doch. Er hat es gehört, aber er hat versprochen, nichts. Bartholomäus. Bring die Kräuter ins Infirmarium, Thaddäus. Ja, Vater Abt. Und du, Christian, wirst Buße tun. Geh wieder aus dem Tor und hinauf bis zur Erscheinungsstätte der heiligen Jungfrau Maria. Dort verbringst du den Rest des Tages und die ganze folgende Nacht in stillem Gebet, kniend mit der Stirn auf dem Gestein. Und wehe dir, du schläfst ein. Dann soll dich der Zorn des Herrn treffen. Na, du hast mich ja schnell ersetzt, Mann. Mein schönes Weib. Du wirst durch niemanden zu ersetzen, Wulfild. Wer ist dein neuer Freund? Ein schwingender Pilgersmann. Ihr habt euch einander nicht einmal vorgestellt? Männer, ich bin Wulfild und der da ist mein Ehemann Arnulf. Enno. Enno von Malmedy. Willkommen im Zirnertal. Was ist das da an deinen Kleidern, Weib? Lebenssaft des Bären, dem ich die Kehle aufgeschnitten habe. Na dann, ist dein Blutdurst wohl gestillt. Fürs Erste. Was für ein Bär? Ein riesiges Vieh. Er hat vor ein paar Tagen die Tochter des Schmieds getötet. Ich hörte, das war dieser Dämon aus dem Berg. Gib keinen Dämon, Pilger. Du kannst deine Axt getrost wieder einpacken. Dir wird auf deiner Wallfahrt nichts geschehen. Na, dann kann ich ja beruhigt gehen. Genieß den Abend, ihr Holzfäller und Bärentöter. Warte! Warum so eilig? Du kannst mit uns essen. Morgen vielleicht, wenn du meine Dienste noch benötigst. Und die meiner Axt. Also gut. Dann morgen. Ein seltsamer Bursche. Ein Pilger mit einer Streitaxt. Wo wir dabei sind, hast du die Waffen wieder vergraben. Es ging nur um den Bären. Nein, es ging auch um den Kampf. Ich kann sehen, wie sehr du dich danach gesehnt hast. Was weißt du über Urda? Du versuchst abzulenken. Sie war da, als ich mit den Männern auf die Jagd gegangen bin. Sie stand neben einem Baum und einen Wimpernschlag später stand an der gleichen Stelle der Bär. Und du bist dir sicher, dass dir deine Augen keinen Streich gespielt haben? Arnulf, wer ist sie? Urda war schon immer da. Sie ist älter als jeder andere hier im Dorf, auch wenn sie nicht so aussehen mag. Und selbst die Ältesten erzählen, dass die verrückte Krähe schon zu Zeiten ihrer Großmütter und ihrer Großväter in der morschen Hütte am Hang gelebt hat. Da muss sie über 100 Sommer alt sein. Manche sagen, sie ist kein Mensch, sondern ein Tier. Andere sagen, sie ist ein Baum oder das Moos. Wieder andere meinen, sie ist der Wald oder gleich das ganze Zurnatal. Und was denkst du? Ich denke, sie ist eine einsame Frau, die versucht, ihren Kummer mit Pflanzen zu betäuben, die ihr die Sinne vernebeln. Aber sie ist harmlos. Sie redet nur wirres Zeug, das den Leichtgläubigen Angst macht. Und was, wenn sie doch mehr als ein Mensch ist? Du meinst, was, wenn sie der Wald ist? Dann tut es mir leid für jedes Mal, wenn ich an einen Baum gepisst habe. Und jetzt komm mit mir nach Hause, ich hab Bärenhunger. Später. Ich muss noch was erledigen. Das vollständige Kompendium aller bekannten Tränke und Tinkturen. Du kommst hierhin. So, wer ist der Nächste? Ah, die Geschichte der ehrwürdigen Stadt Worms von ihrer Entstehung bis zur heutigen Blüte. Ich stelle dich später zurück. Du musst ganz ans andere Ende des Raums. Soll ich das für dich erledigen, Bruder Bartholomäus? Oh, warte ab, ich habe euch gar nicht kommen gehört. Ich war so vertieft. In das Zwiegespräch mit deinen Büchern. Ihr verzeiht. Eine Eigenart von mir. Nicht die vorteilhafteste. Aber ganz sicher auch nicht die schlimmste. Ja, möglicherweise nicht. Da könntet ihr recht haben. Jedenfalls erstaunt es mich, dich in der Bibliothek anzutreffen. Aber ich bin der Bibliothekar, Vater Abt. Ach, wirklich? Oder vielleicht auch der Taubenwärter? Das ist doch Matthias' Aufgabe. Ja, und dennoch hat jemand anderer als er eine Taube nach Salzburg geschickt und den Erzbischof darüber unterrichtet, dass ich eine Heidenfrau ins Kloster gelassen habe. Wer hat eine Nachricht geschickt? Und du! Nein, das habe ich ganz gewiss nicht. Lüge. Vater Abt, ich schwöre, bei meinem Augenlicht, ich habe das nicht getan. Aber du hast die Nachricht aufgeschnappt, als Christian sie Thaddäus erzählt hat. Ja, aber deshalb schicke ich doch noch lange keine Nachricht nach... Wem hast du davon erzählt? Wie meint ihr? Wer im Kloster hat alles von dir erfahren, dass eine Heidin im Infirmarium war? Der ein oder andere, eventuell. Wer alles? Nun ja. Es ginge wohl schneller, wenn ich euch sagen würde, wer nicht. Oh, du hättest es sehen sollen, Franka. Der Bär, dieses riesige Vieh, stand einfach da mit Ulrichs Grolltöter in der Flanke. Als wäre es nichts. Und dann baut er sich auf, stellt sich auf die Hinterbeine und... Bei allen Göttern, ich hätte wetten können, er reißt unseren Schmied in zwei Hälften. Und dann springt Arnulfs Weib von hinten auf den Bären mit ihrem Schwert und wie eine Schildmaid der Nordmänner. Und dann rammt sie es ihm quer durch den Körper, dass es zur Brust wieder herauskommt. Und das Vieh, das brüllt vor Schmerz und schüttelt sie ab, dass sie auf den Boden aufschlägt. Und ich denke noch, wenn er das übersteht, dann ist der Bär nicht von unserer Welt. Doch er taumelt und wankt und stürzt und schlägt vornüber auf. Und Wulfhild ist über ihm mit einem Messer. Sie packt seinen Kopf und schneidet ihm in eins die Kehle durch. Und wir hatten immer Angst vor Arnulf. Dabei ist sein Weib viel gefährlicher als er. Dann lasst uns trinken. Auf Wulfhild, die Bärenbezwingerin. Schenk nach, Winter. Die Krüge sind leer. Ja, Vater. Aber warum? Was meinst du, Schmied? Warum hat der Bär meine Ortrud geholt? Warum ist sie noch einmal den Berg hinauf bis zum Schlund? Hm? Obwohl sie schon im Tal war. Svinta, ich frage dich, warum? Hey, warum, hey. Svinta? Hey, lass meine Tochter in Frieden, Schmied. Es ist genug. Es ist erst genug, wenn ich weiß, warum. Du verlässt jetzt mein Haus. Sofort. Und nimm dein Bärenfell mit. Das ist alles meine Schuld. Das ist gut, Svinta. Ulrik wird dir nichts tun. Nein, Vater, du verstehst nicht. Es ist meine Schuld, dass Ortrud tot ist. Johannes. Enno. Ja, dein Freund Enno, der dir einen Gefallen getan hat. Der Matthias überzeugt hat, dass du dich nicht mehr geißeln musst. Was hast du ihm getan? Oh, ich habe ihm nur erklärt, was ich alles mit ihm anstelle, wenn er dich nicht in Frieden lässt. Enno, ich habe dich nicht darum gebeten. Und dennoch könntest du zumindest ein wenig Dankbarkeit zeigen, mein lieber Johannes. Drohen und Schmerzen zufügen, das ist alles, was du kannst. Hast du überhaupt ein Herz im Leib? Selbstverständlich. Immerhin habe ich heute einem Mann aus Quill geholfen, Bäume zu fällen, während die meisten anderen Dörfler auf Bärenjagd waren. Was? Was für ein Bär? Na, der die Tochter des Schmieds getötet hat. Aber das war doch der Dämon. Glaub, was du willst, mein Freund. Die da unten glauben jedenfalls, es war der Bär. Oder? Oder? Ihr Götter, lass sie nicht der Bär gewesen sein, lass sie mich nicht. Du bist zu früh. Oder? Du kommst vor deiner Zeit. Du musst wieder gehen. Was dich ruft, wird dich rufen, wenn der Tag der Tage anbricht. Ich hab dich gesehen, kurz vor dem Kampf mit dem Bären. Ich weiß, es klingt, als hätte ich den Verstand verloren, aber ich war in Sorge, du wärst der Bär gewesen. Warum hast du ihn getötet? Er wollte kein Menschenfleisch fressen und du kein Bärenfleisch. Ich wollte die Leute in Quill schützen. Er wollte kein Menschenfleisch fressen. Warum hast du ihn getötet? Aber er hat Ortrud zerfleischt. Etwas Böses hat sie geholt. Kein Bär. Also, warum? Damit sie mich als eine von ihnen anerkennt. Das ist nicht deine Bestimmung. Was dann? Du bist eine junge Frau und ich bin eine alte Frau. Du wirst Dinge über dieses Tal erfahren, von denen keiner der Männer dort unten je gehört hat. Was für Dinge? Schmerz wird über dich kommen, wie ein Hagel aus Pfeilen. Wie ein Sturm aus Messern, wie 1000 Bienenschwärme mit Stacheln aus Stahl. Er wird über dich kommen wie die Klauen des Greuel. Und wenn er dich nicht zerreißt, dann wird der Schmerz dich lehren, wer du wirklich bist. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Der Bär wollte kein Menschenfleisch fressen und du kein Bärenfleisch. Du hättest ihn nicht töten müssen. Du bist zu früh. Was dich ruft, wird dich rufen, wenn der Tag der Tage anbricht. Geh jetzt, Wulfhild. Kriegerin der Ebene. Nicht. Bitte nicht. Nicht noch mehr Weiber. Prüf seine Fesseln, Matthias. Nicht, dass er sich losmacht. Ja, Vater Abt. Bitte. Bitte. Sie sind fest, Vater Abt. Bitte. Dann gib mir den Bienenschwarm. Nein, ihr müsst das nicht tun. Ich will doch gut sein, hört ihr? Ich will gut sein. Ne, Satanas de Artus. Et animam pauperis de hac creatura. Post hac serperin profundis inferni tui. Johannes! Matthias, sag ihm, er soll verschwinden! Hört ihr mich? Schleich dich, Johannes! Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt. Entweder du öffnest die Tür oder ich brülle ganz Maria Zern zusammen! Vater Abt! Lass ihn herein! Danke. Was fällt dir ein, Johannes? Wir sind mitten in einer heiligen Prozedura! Ich weiß, Vater Abt, aber ihr dürft Gideon seine Dämonen nicht austreiben. Was? Wer bist du, dass du mir, deinem Abt, vorschreibst, was ich zu tun und zu lassen habe? Entschuldigt. Es ist nur so. Seine Dämonen. Wir brauchen sie noch. Ihr habt gerade die 4. Folge von Greuel gehört. Folge 5 wartet schon. Erfahrt, wie Gideons Dämonen noch einmal freigelassen werden. Wenn ihr später weiterhören wollt, abonniert doch einfach diesen Podcast. So kommt ihr schneller zurück. Wir freuen uns auf euch. Gehabt euch wohl und hütet euch vor dem Greuel.